Also ich hab die Liste von der Kriminalpolizei dann bekommen über die Sachwerte, die sind genau aufgelistet. Das fängt an von Schmuck, von Fahrzeugen, von Gemälden, von Goldmünzen und so weiter. Also in dieser Richtung waren alles Sachwerte vorhanden, auch Immobilien zum Teil. Ja. Also die Liste habe ich. Ja, wie gesagt, es sind 500 Millionen an Sachwert gewesen. Also zumindest die Sachwerte müssten sie haben in Höhe von 500 Millionen. 500 Millionen. 500 Millionen, ja. Dementsprechend sind auch Arrestbefehle ergangen an die vier Vorstandsvorsitzende oder an die vier Vorstände, sage ich mal, jeweils von 100 Millionen pro Person und die Firma selber auch nochmal mit 100 Millionen. Also diese 500 Millionen wurden praktisch als Arrestbefehl herausgegeben. Das entsprach eben auch den Sachwerten, die sie beschlagnahmt haben. Das waren also, ja, wie gesagt, ich habe da die Liste von den paar Seiten, was da alles an Werten drinsteht. Und was das Geld angeht, da habe ich keine Ahnung, aber das dürften auch so um die 500 Millionen gewesen sein. Also Sie meinten einmal an Geld 500 Millionen und einmal an Sachwert 500 Millionen. Richtig, genau. Das macht zusammen? 1 Milliarde. Herr Bohlmann aus Bielefeld ist dran. Ja, ich grüße Sie, hallo. Haben Sie denn jetzt etwas Zeit? Jetzt habe ich Zeit, ja. Ja? Aha. Ich habe hier nochmal Ihren Fall durch die Gedanken gehen lassen. Sie waren Mitarbeiter in einer Firma, ist das richtig? Ich war Mitgründer der Mitgründer, Firma. Mitbegründer einer eigentlich sehr erfolgreichen Firma. Das ist richtig, ja, genau. Aha. Haben Sie ein Knacken in der Leitung? Ein bisschen, ja. Schnurloses Telefon? Schnurlos, ja. Können Sie da näher zum Empfänger gehen? Das geht, ja. Moment. Etwa? Ja, und mit dem Mund noch etwas näher ans Telefon. Ja, alles klar. So geht das. Aber das Knacken ist wieder drin. Akku ein bisschen schwach? Nee, eigentlich nicht. Sie waren Mitbegründer dieser Firma und diese Firma hat was genau gemacht? Sogenannte Umsatzbeteiligungen. Das heißt, man hat Waren und Dienstleistungen eingekauft und hat man dann sozusagen Bonuszahlungen erhalten dafür. Die resultierten aus Provisionszahlungen der Firmen, die wir vermittelt haben. Und haben einen eigenen Bonusplan auch gehabt, also sprich firmeninterne Handelsgeschäfte haben wir abgewickelt und haben sozusagen den Kunden dran beteiligt. Aber in der Firma gab es dann auch ein paar Bösewichte? Ja, das fing von Anfang an. Also ich muss dazu sagen, ich habe meinen Freund in die Firma mit reingebracht und er hat sich dann sozusagen auf die Seite der Firma geschlagen. Und die haben dann hinter dem Rücken von mir dann weitergemacht. Und das habe ich dann nach ein paar Monaten gemerkt und bin deswegen dann rausgestiegen. Sind Sie der Einzige, hinter dessen Rücken man das gemacht hat? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Es gibt bestimmt einige Mitarbeiter, spätere Mitarbeiter, wo das passiert ist. Also ich kenne ein, zwei Leute, die das Gleiche passiert ist. Aber was hauptsächlich da Schindluder, sage ich mal, getrieben worden ist, war hauptsächlich mit den Kunden. Die AGBs waren so aufgebaut, dass jeder Kunde, der eine sogenannte Kundenkarte oder Bonuskarte von anderen Firmen hatte, praktisch nicht firmenkonform gearbeitet hat oder gekauft hat, sodass also dadurch die Accenter gesagt hat, wir stellen einfach die Zahlungen dann ein, weil sie einfach mit der Konkurrenz zu tun haben. Und das hat sozusagen fast jeden Kunden betroffen, weil die haben sich gar nicht so die Gedanken gemacht, dass wenn sie eine Kundenkarte von Payback oder von Shell oder wie auch immer bekommen haben oder von wie heißen die anderen noch, die die ClubSmart-Karten und so weiter, dass die dementsprechend Gefahr gelaufen sind, dass sie keine Bonuszahlungen mehr erhalten haben. Gell? Ja, und Sie sind aus der Firma ausgetreten. Ich bin raus aus der Firma, aufgrund dieser Querelen, die da waren. Also ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich hatte zwar noch Provisionszahlungen zu erwarten, die sie mir ja strikt dann verweigert haben. Und dadurch ist das Ganze dann letztendlich auch entstanden, diese ganze Rechtsstreit, sage ich mal. Gell? Ja, wie viel Geld hat die Firma eingenommen? Also insgesamt über die Jahre müssten es über 1,8 Milliarden gewesen sein. 1,8 Milliarden Euro? Richtig, genau. Wobei man sagen muss, die Vertragsverhältnisse waren bei rund 200.000 Kunden. Mhm. Waren das reiche Firmen oder private Anleger oder wer waren die Kunden? Das waren hauptsächlich private Kunden. Ja. So, und gab es irgendwann auch ein Strafverfahren? Man hatte gegen Sie etwas irgendwie unternehmen wollen, nicht wahr? Die Vorgeschichte war die, mit meinem sogenannten besten Freund, damals hatte ich schon zwei Firmen gehabt. Und in diesen Firmen war einiges an Geld, also rund 350.000 D-Mark damals noch. Und jetzt dadurch, dass mein bester Freund zum Geschäftsführer beziehungsweise später dann auch zum Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft da wurde, da hat er dann, wie ich dann Schluss gemacht habe, gesagt, okay, ich krieg von dir diese 350.000 D-Mark, weil ich habe die ja bei dir angelegt und hat praktisch das so deklariert oder so dargestellt, dass ich oder dass er das Geld bei mir angelegt hätte, dass ich also eine Vermögensverwaltung hätte und so weiter. Wobei ganz klar hervorging, dass wir beide eine Vermögensverwaltung hatten. Das könnte man also in einem Handelsregister nachschauen. Und zum anderen hat er noch drei weitere Zeugen gebracht, allerdings falsche Zeugen, um gegen mich auszusagen. Die haben dann später dann auch gute Posten bei dieser Akzenta bekommen und auch dementsprechend Geld erhalten. Auf jeden Fall, diese drei Zeugen haben dann ausgesagt, dass das Geld von ihnen stammte. Wobei man nachvollziehen konnte, wenn wir eine Vermögensverwaltung hatten, dann müsste das alles über Quittungen laufen, über Verträge und so weiter. Das war alles nicht vorhanden. Es hat das Gericht auch nicht interessiert. Also es ging nur über die Zeugenaussagen. Also es wurde nichts nachvollzogen, dass es überhaupt nicht sein kann, dass man 340.000 D-Mark einfach so mündlich jemanden über der dritte Person praktisch zu einer Vermögensverwaltung gibt, ohne Quittung, ohne allen drum und dran. Wie gesagt, dem Gericht haben die drei Zeugenaussagen genügt. Ja. Alle anderen Beweise waren eigentlich nicht relevant. Ja. Sie wurden verurteilt? Also ich wurde dann verurteilt zu 1 Jahr 6 Monate auf Bewährung. Für etwas, was Sie gar nicht getan haben? Richtig, genau. Ja. Also das heißt, die Firma hat eigentlich genug Geld gehabt, um sich Zeugen zu kaufen, um einen anderen lästigen Zeugen loszuwerden? Richtig. Man muss dazu sagen, dieses Konzept der Firma, das war mehr oder weniger von mir entstanden. Und da ich mich dann eben nach ein paar Monaten von der Firma verabschiedet hatte, haben die versucht, mich eben mundtot zu machen. Ja. Und dadurch haben sie diesen Strafprozess angestrebt. Und wie gesagt, das Gericht hat das alles gar nicht so gewürdigt. Ich hatte Verträge mit der Firma und der Rechtsanwalt der Firma hat zum Beispiel geschrieben, diese Verträge existieren gar nicht, obwohl die dem Gericht ja vorlagen. Und das wurde zum Beispiel gar nicht gewürdigt bei der ganzen Geschichte. Es wurde auch nicht gewürdigt, dass ich gesagt habe, ich habe noch Millionen von Provisionsgeldern zu erwarten von der Firma. Weil ich habe zu meinem damaligen besten Freund gesagt, also du bist ja jetzt hier Geschäftsführer und wenn du unser Geld da haben willst, dann verrechnet es doch einfach mit unseren Provisionen, also mit meinen Provisionszahlungen von der Firma und dann ist die Sache ja geregelt. Gell? Weil, wie gesagt, Sie haben das dann so dargestellt, dass die 340.000 D-Mark praktisch von ihm wären. Drei Zeugen oder die drei hätten ihm das Geld gegeben, um es bei mir anzulegen und solche Sachen. Und ich habe einfach gesagt, gut, wenn es so sein sollte, was nicht ist, dann ist es ganz einfach, verrechne das mit meinen Provisionen und die Sache hat sich. Aber das wollten sie nicht und haben mich dementsprechend vor den Strafrichter gebracht. Aber zwischenzeitlich ist die Firma selbst aufgelöst und die im Rädelsführer wurden auch verurteilt. Richtig, genau. Also das, was mit mir war, das war im Jahre 2000 und im Jahre 2004 oder 2005, ich weiß jetzt nicht genau. Dort wurden dann die vier Vorstandsvorsitzenden verhaftet, in Untersuchungshaft gesteckt. Es wurde eine Razzia durchgeführt in sieben oder zehn verschiedenen Orten, unter anderem auch in Monaco, wo einfach hier diese Büros waren von der Firma. Und dort wurden dann auch Sachwerte in Höhe von 500 Millionen sichergestellt. Und noch diverse Geldsummen, davon habe ich leider keine Kenntnis, wie viel das ist. Was könnte das denn für Sachwerte sein, die 500 Millionen wert sind? Also ich hab die Liste von der Kriminalpolizei dann bekommen über die Sachwerte, die sind genau aufgelistet. Das fängt an von Schmuck, von Fahrzeugen, von Gemälden, von Goldmünzen und so weiter. Also in dieser Richtung waren alles Sachwerte vorhanden, auch Immobilien zum Teil. Mhm. Ja. Also die Liste habe ich, wie gesagt, es sind 500 Millionen an Sachwert gewesen. Dann haben die also reichlich Geld ausgegeben. Ich sag mal, die haben das halt in Sachwerte gesteckt, um, was weiß ich, für später was zu haben oder wie auch immer. Oder dementsprechend die Werte, die sich dann daraus ergeben, zu veräußern. Und ja, wie gesagt, das waren halt sozusagen die Reserven von der Firma, ja. Mhm. Die eigentlich auch zu den Kunden hätten gehen sollen. Das Interessante bei dem Konzept der Firma war, dass sie mitunter Kunden, die nicht mehr viel gekauft haben oder nicht mehr viel gemacht haben, einfach nicht mehr ausgezahlt haben. Und die Kunden hatten dann eben auch keine Möglichkeit, irgendwie zum Rechtsanwalt zu gehen oder so, weil dieser fingierte Wert, der auf diesen Auszahlungen lag, war so hoch, dass jeder Rechtsanwalt sich erstmal die Hände gerieben hat und hat gesagt, okay, nach Brago ist es so und so und so ein Betrag, den Sie erstmal hinlegen müssen, bevor ich tätig werde. Und dazu war kein Kunde, sage ich mal, fähig, diese Beträge hinzulegen. Also man muss so sehen, diese in Aussicht gestellten Beträge, die die Kunden bekommen haben, waren meistens um das 20-fache, was sie eingezahlt haben. Mhm. So, und auf das 20-fache hätte man natürlich dieses sogenannte Anrecht gehabt. Und da haben die Rechtsanwälte dementsprechend natürlich ihre Brago angesetzt, gell? Ihre Abrechnung. Hatten Sie bei Gericht, bei Ihrer Verhandlung gegen Sie einen Rechtsanwalt? Ich hatte einen Rechtsanwalt gehabt. Das Ganze war mir ein bisschen damals suspekt. Ich war auch, sage ich mal, grün hinter die Ohren, was das Rechtliche angeht. Und bin da mehr oder weniger vorgeführt worden und bei der Verhandlung zum Schluss hat dann der Rechtsanwalt gesagt, oder ist dann mit dem Richter ins Nebenzimmer gegangen. Wie er rauskommt, hat er gesagt, so jetzt halten Sie den Mund und machen das, was der Richter sagt, gell? Sonst könnte es schlimmer werden. Und in dieser Sekunde habe ich mir gedacht, okay, mal gucken, was da kommt. Und das war halt eben diese Bewährung, ein Jahr, 6 Monate auf Bewährung. Und da habe ich mir gedacht, gut, okay, muss nicht in den Knast, also halt den Mund und ist die Sache erledigt. Ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass das bis heute mir so einen roten Faden durch mein ganzes Leben zieht, weil was im Bundeszentralregister drin steht, dass überall, wo man hinkommt, wird man gefragt und dann hat man keine Chance, irgendwie weiterzukommen. Ja. Weniger Chancen. Oder weniger Chancen, ja. Ja. Sie hatten aber in dem Verfahren eigentlich schon Ermittlungen vorgeschlagen oder Beweise gehabt, die man gar nicht beachtet hatte? Richtig, also die Justiz hat da mehr oder weniger zwei Verfahren draus gemacht. Einmal meine Geschichte, also ich würde von der Firma Geld bekommen. Das ist in einem anderen Verfahren gelaufen. Dann habe ich sogar den Herrn Ufer gehabt von der Kanzlei Bossi damals. Der hat das mehr oder weniger auch so schleifen lassen. Von der Kanzlei Bossi. Richtig, ja. Ja. Und da wurde dann dementsprechend dann nur ein Antrag bestätigt. Also das war praktisch nach diesem Strafprozess. Und da wurde halt nur die Anklage bzw. der Prozess dementsprechend ein bisschen angepasst. Also der Prozess, der dort gelaufen war, war einfach, dass eine Auskunft erteilt werden musste von der Firma Akzenta, wie viel Geld eigentlich ich als Provision zu erhalten habe. Und das wurde dann sozusagen verrechnet mit dem Anspruch aus dem Strafverfahren. Also 340.000 war ein Anspruch entstanden aus dem Strafverfahren und dann wurde das verrechnet. In der Zwischenzeit ist, wie gesagt, die Akzenta dann auch mit hochgegangen, sodass ich selber keinen Cent mehr gesehen habe davon. Ja. Die Staatsanwaltschaft hat also viel beschlagnahmt. Und was machen die jetzt mit den vielen Geld? Und wie viel haben die jetzt? Also zumindest die Sachwerte müssten sie haben in Höhe von 500 Millionen. Wie gesagt, 500 Millionen. 500 Millionen, ja. Dementsprechend sind auch Arrestbefehle ergangen an die vier Vorstandsvorsitzende oder an die vier Vorstände, sage ich mal, jeweils von 100 Millionen pro Person und die Firma selber auch nochmal mit 100 Millionen. Also diese 500 Millionen wurden praktisch als Arrestbefehl herausgegeben. Das entsprach eben auch den Sachwerten, die sie beschlagnahmt haben. Das waren also, ja, wie gesagt, ich habe da die Liste von, sind ein paar Seiten, was da alles an Werten drin steht. Und was das Geld angeht, da habe ich keine Ahnung, aber das dürften auch so um die 500 Millionen gewesen sein. Also Sie meinten einmal an Geld 500 Millionen und einmal an Sachwert 500 Millionen. Richtig, genau. Das macht zusammen? Eine Milliarde. Hat die Staatsanwaltschaft? Müsste sie haben. Also, wie gesagt, beim Geld weiß ich es nicht ganz genau, aber ich kann mir das an 10 Fingern ausrechnen, dass es in dieser Höhe sein muss. Und was die Sachwerte angeht, da habe ich die Liste davon. Und die rücken das Geld oder dieses Vermögen nicht heraus und schädigen die Kunden. Richtig, genau. Wie viele Jahre lang schon? Seit der Prozess jetzt zu Ende ist, 3, 4 Jahre müsste es sein. Seit etwa 4 Jahren ist dieses Vermögen sozusagen im Besitz der Staatsanwaltschaft oder der, ja, des genau, richtig. Bundeslandes Ja. und die Kunden warten und warten. Richtig. Die Kunden werden, ich sage jetzt mal, systematisch darauf hingetrimmt, dass sie die Vertriebspartner der Firma eben verklagen. Das zum Teil auch gemacht worden ist, zum Teil ist es gut gegangen, also positiv entschieden worden, andererseits auch negativ. Das ist ja immer, jedes Gericht ist ja anders da. Auf jeden Fall werden die Kunden dazu hingetrimmt, diese Vertriebspartner oder Vermittler zu verklagen. Und es wird praktisch abgelenkt von den ja, beschlagnahmten Werten. Ja. Also man möchte gerne, dass die geschädigten Kunden bei den Rädelsführern als Privatkläger auftreten, Richtig, wo genau. sie ohnehin kein Geld bekommen, während das Geld, das genügend vorhanden ist, bei der Staatsanwaltschaft liegt. Richtig, genau. Und Sie erwarten wie viel Geld noch von der Firma? Ich selber, das war auf 10 Millionen D-Mark hochgerechnet, also rund 5 Millionen Euro. Und das war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, also ihr kriegt keine, zumal steht es auch diesem Herrn Braun nicht zu, diese 340.000 D-Mark. Und wenn das doch so sein sollte, dann verrechnet es mit den 5 Millionen und zahlt mir den Rest auch aus. Und Wie viel Geld wollen Sie insgesamt haben? Wie viel steht Ihnen zu? Also rund 5 Millionen. Stehen Ihnen zu? Richtig, ja, weil ich keinen Cent bis auf paar tausend Euro da paar tausend D-Mark bekommen habe. Weil die ersten Monate hat es ja funktioniert, ist ja ausgezahlt worden und so weiter, die Provision. Aber wie ich dann eben ausgeschieden bin, ist dann keine Zahlung mehr erfolgt. Gell. Haben Sie in die Firma investiert? Ich selber habe schon investiert, klar, weil sonst wäre die ja nicht entstanden. Ich habe das ganze Know-how geliefert. Ich habe, wie gesagt, meinen Freund mit reingebracht. Ich habe auch Firmengelder, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, mit reingebracht. Ich kann es zwar jetzt nicht genau definieren, aber es werden schon so 150.000, 160.000 D-Mark damals gewesen sein. Gell? Und woher hatten Sie so viel Geld? Ja, das war ja, weil ich mit meinem Freund damals eben zwei Firmen hatte. Das war auch sehr gut am Laufen. Und daraus sind halt diese Gewinne entstanden und die haben wir dann auch in die Firma reingesteckt. Ja. Aber die Rädelsführer wurden zu Gefängnis verurteilt? Die wurden dann, wie gesagt, im Jahre 2006, glaube ich, wurden die verurteilt. Die waren auch volle zwei Jahre in Untersuchungshaft alle gesessen, in München und Rosenheim und so weiter. Und dann, wie gesagt, der höchste Stand war 4 Jahre und 9 Monate. Und die sind dann halt letztes Jahr dementsprechend oder und dieses Jahr rausgekommen. Ich glaube, einer sitzt noch, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Also hat es sich ja für die Leute gelohnt, wenn sie einiges davon, vielleicht wenn auch nur 10% beiseite geschafft haben? Und das glaube ich auch. Ich schätze mal, die werden sich irgendwo schön das nächste Leben da genießen, ja. Sie wissen nicht, wo die jetzt sind? Nee, das weiß ich nicht. Also ich könnte mir zwar einiges denken, aber wie gesagt, ich habe da auch jetzt nicht mehr nachgehakt, wo ich die finden könnte oder so. Weil bis jetzt fand ich das Ganze aussichtslos und reden bringt auch nichts. Ja. Können Sie denn Ihren Anspruch lückenlos beweisen? Das geht. Ich habe ja alles da schriftlich. Mhm. Das ist ja auch zum Teil auf der Webspace, habe ich ja die ganzen Sachen da drauf, was ich Ihnen zugeschickt habe. Mhm. Und Sie suchen jetzt irgendein neues Einkommen? Ja, das auf jeden Fall. Also ich mache gerade hier eine Firma, aber wie gesagt, sobald mein Name auch im Internet auftaucht, ist das ein bisschen ein Problem. Da ich ja mit der Firma damals auch in Zusammenhang gebracht werde. Auch wenn ich damals dann rausgegangen bin aus der Geschichte. Mhm. Aber es hängt halt alles irgendwo an dieser Sache dran. Gell? Was bekommen Sie zurzeit für Geld? Wie bitte? Was bekommen Sie zurzeit für Geld? Hartz IV, also 1200 irgendwas. Für die Familie. Ja, quält Sie das? Ja, auf jeden Fall. Sie hätten 1 Million haben können. Einige. Einige, ja, klar. Und einige Millionen stehen Ihnen auch zu. Ja, richtig, ja. Und weil die Staatsanwaltschaft geldgierig ist, kann man sagen? Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt zusammenziehen kann, dieser erste Prozess. Man müsste erst einmal den ersten Prozess, der mit mir zu tun hatte, sozusagen nochmal aufrollen. Das hätte man auch damals schon gekonnt. Ja, hat ja keinen mehr interessiert. Also sämtliche Rechtsanwälte, die ich gefragt habe, die haben gesagt, nee, vergessen Sie. Ich meine, bei der ersten Verhandlung hätte man doch den Sachverhalt aufklären können. Wenn Sie damals unschuldig gewesen sind, hätte man es damals ermitteln und beweisen können. Das ist richtig. Ja, wie gesagt, die Beweise waren ja auch da. Bloß wenn ein Richter das nicht wissen will, einfach alles ablehnt in dieser Richtung und nur die Zeugen vernimmt und sagt, das sind meine Ansprechpartner und so wird das Urteil dann auch gefällt. Da hat man keine Chance. Also eine Verhandlung im Richterzimmer ohne Ihre Anwesenheit zwischen dem Richter und dem Rechtsanwalt? Ja, zuerst war es natürlich öffentlich. Ja, zuerst. Und dann, die Verhandlung hatte 3-4 Stunden gedauert und dann zum Schluss hat man sich dann in ein Zimmerchen zurückgezogen. Das hat keine 10 Minuten gedauert. Kam dann mit Ihrem Rechtsanwalt? Mit meinem Rechtsanwalt, ja. Und dann kam man raus und mein Rechtsanwalt hat nur gesagt, so, jetzt nehmen Sie das an, was der Richter sagt, und dann ist die Sache okay. Ja. Ja. Sprich, ein Jahr, 6 Monate auf Bewährung. Ja. Hätte man denn damals schon diesen großen Schwindel zum Nachteil der Rädelsführer nachweisen können? Da war doch sicherlich der Schaden schon vorhanden. Ja, die Absicht. Der Schaden war in dem Sinn damals noch nicht so vorhanden. Aber geringer. Geringer auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe ja auch die Beweise gehabt, nur die Justiz hat diese Verfahren sozusagen getrennt und der eine interessierte das andere nicht. Gell? Also bei meinem Fall war es, ich hätte dem Geld geschuldet, habe es nicht bezahlt Und beim anderen ging es jetzt dann noch darum, wie viel Geld ich bekommen müsste. Und das wurde dann mit der ersten Gerichtsverhandlung, also mit dem ersten Urteil dann verrechnet sozusagen. Ja. Hätte man denn viele Kunden vor diesem Schwindel bewahren können, wenn die Gerichte damals besser gearbeitet hätten? Ja, also ich erinnere mich an eine Situation. Ich hatte eine Kundin von der Firma, die durch Umwege praktisch zu mir gekommen ist. Dann habe ich dementsprechend einmal bei der Polizei angefragt, ob da eine Anzeige vorliegt und so weiter. Und rein zufällig hatte mir die Dame am Telefon gesagt, oh, da steht aber viel drinne. Das war so nur nebenbei, so beiläufige Bemerkung von der. Und da habe ich mir gedacht, aha, ich bin also nicht der Einzige, der hier Anzeigen und sowas aufgibt. Und wie gesagt, das hat dann nochmal ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, weil die haben auch sozusagen einen Persilschein bekommen. Damit haben die auch Werbung gemacht, weil ständig waren irgendwelche so Anzeigen gewesen. Und die Staatsanwaltschaft hat immer bestätigt, ja, da ist alles in Ordnung. Und damit haben die sogar Werbung gemacht. Ja. Also habe ich auch alles auf dem Computer praktisch gespeichert. Werbung mit der Dummheit der Staatsanwaltschaft. So ungefähr, genau. Und das zieht natürlich bei den Kunden, dass die sagen, ja, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, okay, das ist alles in Ordnung, dann kann man ja da rein investieren. Gell. Hintenrum wurden die aber dementsprechend abgezockt. Das heißt, die haben für sich privat hier rund 85 Millionen abgezogen. Und das ist dann eben nach rund 6 Jahren oder 7 Jahren ist das dann aufgefallen, richtig. Nachdem dann die Staatsanwaltschaft München 2 dann mal wirklich nachgehakt ist, wo bleibt das ganze Geld? Gell? Wissen Sie denn, warum die Staatsanwaltschaft so viel Geld dort einbehält und das nicht irgendwie vorwärts kommt? Ich sehe da gar keinen Grund drin, wahrscheinlich um ihren Staatsapparat zu bezahlen. Ne? So sehe ich das. Weil rauskommen tut das Geld garantiert nicht mehr. Also so sehe ich das. Ne? War es eine kriminelle Vereinigung? Ja, dementsprechend sind sie verurteilt worden. Als kriminelle Vereinigung? Richtig, ja. Dann ist das Gewinnabschöpfung. Also bandenmäßiger Betrug heißt es ganz genau, so wie es da drin steht. Ne? Ja. Was versuchen Sie denn jetzt für eine Firma zu eröffnen? Im Prinzip das gleiche Modell, sage ich mal, weil das Modell selber war ja in Ordnung. Das ist ja mal so, ein Modell läuft so gut, wie es ist, bis dann eben jemand in die Kasse gelangt. Und dann funktioniert es nicht mehr. Gell? Und das war eben damals der Fall. Und dieses Konstrukt versuche ich halt jetzt wieder zu etablieren. Und es ist ja auch in Ordnung, so ist es ja nicht. Sie müssen sich vorstellen, Sie kaufen etwas und kriegen dann nach und nach Geld zurück, sodass Ihnen letztendlich das, was Sie gekauft haben, gar nichts gekostet hat. Dann ist das schon mal sehr gut. Gell? Ja. Und dieses Prinzip will ich jetzt auch wieder etablieren. Und aber die Leute sind halt alle mehr oder weniger geschädigt. Sie kennen die ganzen Geschichten so. Und wollen eigentlich das gar nicht mehr so. Gell? Sie haben aber noch die Adressen von den Kunden. Ich habe rund 10.000 Adressen, ja. Haben Sie die Kunden schon mal wieder angeschrieben? Zum Teil, ja. Muss dazu sagen, viele sind umgezogen und so weiter und so fort. Man muss auch dazu sagen, dass viele ja ihren letzten Cent da reingelegt haben und viele sind dann natürlich auch abgerutscht, was das wirtschaftliche, finanzielle angeht. Aufgrund des Schwindels? Aufgrund dieser Akzenter-Geschichte, genau, richtig. Also nicht auf die Akzenter-Geschichte, sondern einfach weil sie damals schon mehr oder weniger abgezockt wurden von den Vieren. Und dann zum Schluss auch jetzt, dass das Ganze hochgegangen ist mit der Staatsanwaltschaft und alles eingekassiert worden ist sozusagen. Ja. Also sie kriegen nichts mehr raus. Ja. Kennen Sie denn Kunden, die versucht haben, ihr Geld von der Staatsanwaltschaft zurückzufordern? Ich persönlich nicht. Es gibt aber eine Kanzlei Wirth in München, die eine Opferplattform geschaffen hat, genau. Und da sind einige dann hingegangen und haben sich da beraten lassen und so weiter. Aber wie viel das im Grunde genommen sind, weiß ich nicht. Ich weiß bloß eins, es waren relativ wenige. Warum? Keine Ahnung. Also was heißt denn wenige? Es waren ungefähr 2000? Also wenn die 200.000 Verträge gemacht haben, dann dürften es vielleicht, wenn es hochkommt, 10.000 oder 15.000 Leute gewesen sein, die überhaupt eine Anzeige richtig gemacht haben da. Deswegen. Mhm. Und der Rest weiß ich nicht. Also da wird nicht viel gemacht worden sein. Es gibt dazu auch Schreiben im Internet, die sagen, die wundern sich alle selber, warum es nur so wenig Leute waren, die dagegen vorgegangen sind, ja, dass sie eben kein Geld gekriegt haben mehr. Also weniger als, kann man sagen, 1% geht dagegen vor? So ungefähr, ja. 1% wehrt sich? Ja, der Rest nicht. Und das ist so kurios, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, wahrscheinlich wegen der hohen Kosten an die Rechtsanwälte. Das mag auch natürlich sein, klar, logisch. Dabei verjährt bei arglistiger Täuschung so ein Anspruch spätestens nach 30 Jahren. Mhm. Arglistige Täuschung war es ja. Ja, also ich, wie gesagt, im Urteil steht drin, dass sie einen bandenmäßigen Betrug begangen haben. Ne? Haben Sie das Urteil? Ich habe nur den Arrestbefehl. Der ist in diesem Webspace drin. Und das Urteil selber habe ich nicht. Aber ich glaube, das dürfte kein Problem sein, irgendwo bei der Staatsanwaltschaft München oder beim Oberlandesgericht in München Einsicht zu bekommen da drin. Mhm. Ich meine, wie gesagt, die meiste war 4 Jahre und 9 Monate. Und dementsprechend muss er natürlich, wenn der Arrestbefehl auf bandenmäßigen Betrug lautet, dann wird das Urteil wahrscheinlich auch so sein, gell? Ja. Also in dem Arrestbefehl, den ich im Webspace habe, da steht ja eigentlich alles genau drin, wie das gelaufen sein soll, von der Staatsanwaltschaft aus. Und demnach wird auch die Anklage gelaufen sein und das Urteil dementsprechend auch. Gell? Wie hatten Sie damals meine Internetseite gefunden? Wie habe ich die jetzt gefunden? Sie hatten über Korruption gesucht? Nein, ich hatte mal vor einigen Monaten diese Staatsanwältin. Regina Bornstein. Genau, richtig. Die hatte ich mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es YouTube war oder so. Und bin zufälligerweise, wie ich eben meine Internetseiten mal durchgeguckt habe, bin ich wieder draufgekommen. Und da waren sie dann praktisch drin. Mhm. Und so habe ich sie da irgendwie ausfindig gemacht. Und da habe ich mir gedacht, gut, kann ich mich vielleicht mal mit Ihnen unterhalten drum. Mhm. Denken Sie denn, dass Ihr Name aus dem Internet irgendwie verschwinden könnte? Also ich habe schon viel unternommen. Es ist auch viel rausgegangen schon. Aber einige, die sind halt so anonym über irgendwelche Server im Ausland und so. Und es ist sehr, sehr schwer, an die ranzukommen. Gell? Haben Sie sich an die Firma Google gewendet? Habe ich auch schon gemacht, ja. Aber da ist nicht viel passiert. Aber man könnte was anderes machen. Ihr Name könnte ja neu drin stehen und das um die ersten zwei Seiten bei Google füllen, sodass die Negativberichte vielleicht erst ganz hinten stehen. Ja, das habe ich auch schon in dieser Richtung probiert, aber diese Negativportale, sage ich mal, das ist eigentlich nur eins, das ist immer an der ersten Stelle. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber da kann man machen, was man will, es kommt immer an erster Stelle. Wie heißt dieses Portal? MLM, weiß ich jetzt nicht. Ich kann es Ihnen aber dann per E-Mail mal schicken, wie das heißt. Kommen Sie an dieses Portal denn ran? Ja, nur über die Domain, ansonsten gar nicht, weil die Administratoren sind alle anonym. Das Portal selber ist auch anonym. Wenn man sich einlinken will oder registrieren will, die lassen ihn gar nicht keinen rein, weil die Leute überprüfen, wer da reinkommt und so. Und es ist absolut für meines Erachtens unmöglich, die da rauszukriegen. Ja. Mhm. Ja, sehen Sie mir das mal zu. Auf welcher Webseite das steht. Mhm. Ja. Dann war es das erstmal für heute, ja? Ich sehe mir die PDF-Dateien an und melde mich wieder. Mhm. Okay, danke, auf Wiederhören. Ja, bitteschön, tschüss.